Medizin. KI, die Krankheiten erkennt und heilt. Die riesigen Gebäude in Santa Clara im Süden des Silicon Valley wirken, als wären zwei Raumschiffe inmitten der Stadt gelandet. Und das ist auch so gewollt. Hier hat der wertvollste Chip-Konzern der Welt, Nvidia, seinen Hauptsitz. Die beiden Gebäude heißen Voyager und Endeavour, so wie Raumschiffe aus der Science-Fiction-Serie Star Trek. Die Gebäude sollen Ausdruck des Firmenanspruches sein, einen Weg in eine von hochwertiger Technologie dominierte Zukunft zu weisen. Die riesige Glasfront von Endeavour ist von mächtigen, schwarz lackierten Metallstreben durchzogen. Nvidias Mitarbeiter erreichen das Gebäude über eine unterirdische Parkgarage. Die Bürofläche erstreckt sich über rund 46.000 Quadratmeter, etwa so viel wie 7 Fußballfelder. Ein von Bäumen und Pflanzen gesäumter Weg führt hinüber in das erst im Jahr 2022 voll eröffnete Voyager-Gebäude. Der Eingangsbereich ist von einer riesigen, mit Pflanzen bewachsenen Wand geprägt. Die Decke wirkt auf den Besucher wie ein gigantisches Zirkuszelt und lässt viel Sonnenlicht herein. Über eine Treppe sind Besprechungs- und Arbeitsplätze erreichbar. Gräser, Reben und Sträucher wachsen aus langen, eingebauten Pflanzgefäßen. An vielen Arbeitsplätzen ranken die Pflanzen sogar wie in einem Laubengang über den Schreibtisch. Die gesamte Fläche des Gebäudes erstreckt sich über rund 70.000 Quadratmeter. Das entspricht 10 Fußballfeldern. In einem der modernen Konferenzräume empfängt mich Kimberly Powell. Willkommen bei Nvidia, begrüßt sie mich. Ich hoffe, unsere Umgebung inspiriert sie genauso wie uns. Seit rund 15 Jahren arbeitet die Managerin bei Nvidia. Inzwischen ist sie für das globale Gesundheitsgeschäft zuständig. Aber wohl noch nie sei die Arbeit so spannend gewesen wie gerade. Sie führt aus: Künstliche Intelligenz ist wie eine Superkraft. Sie wird uns helfen, Krankheiten zu heilen, Probleme früher zu erkennen und bessere Behandlungen zu entwickeln. Niemals zuvor in der Geschichte seien so viele Daten über die Gesundheit von Menschen gesammelt worden wie heute. Die Analyse von Gendaten eines Menschen war noch vor wenigen Jahren sehr aufwendig, teuer und langwierig. Heute gehört die Genanalyse in vielen Bereichen zur Standarduntersuchung, sagt Powell. Sprachmodelle wie die hinter ChatGPT sind darauf trainiert, menschliche Sprache zu analysieren. Aber unsere biologischen Daten sind auch eine Art Sprache. Und auch diese Sprache kann künstliche Intelligenz beherrschen lernen, sagt Powell. Nvidia liefert die Chips und die Software, die neue medizinische Anwendungen möglich machen sollen. Die Gesundheitsindustrie sei auf dem Weg, einen globalen Umsatz von $2 Billionen zu erwirtschaften. Trotzdem gäbe es weiter zehntausende Krankheiten ohne eine passende Behandlung. Es dauert 10 Jahre und kostet rund $2 Milliarden, ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, rechnet Powell vor. Künstliche Intelligenz sei in der Lage, an mehreren Stellen zu helfen. Mit KI-Systemen ließen sich große Datenmengen analysieren. So könnten vorhandene Informationen im Gesundheitssektor besser ausgewertet werden. Das könne dabei helfen, aussichtsreiche neue Wirkstoffe zu erkennen. Denn es gäbe unzählige Kombinationsmöglichkeiten für Proteine in einem Arzneimittel. Aber nur wenige der zunächst vielversprechenden Kandidaten für ein neues Medikament stellten sich am Ende auch als sinnvoll und sicher heraus. Die finale Struktur eines Proteins entscheidet. Künstliche Intelligenz kommt also bereits bei der Analyse von Proteinen als zentralen Baustein des Lebens ins Spiel. Proteine sind für fast alle biologischen Prozesse im Körper verantwortlich. Zellen produzieren diese Proteine, indem sie Aminosäuren aneinanderreihen. Dabei entstehen lange Ketten von Aminosäuren, die sich von allein in eine dreidimensionale Struktur, wie zum Beispiel eine Spirale, legen. Die Art und Weise, wie sich Aminosäuren zu einer solchen Struktur organisieren, wird Proteinfaltung genannt. Der Vorgang lässt sich mit einem Origami-Papier vergleichen. Am Anfang steht ein flaches Blatt Papier. Wenn es richtig gefaltet wird, entsteht am Ende eine detailreiche Blume oder etwa ein Vogel. Jedes der mindestens 80.000 Proteine im menschlichen Körper hat eine einzigartige Gestalt. Ihre finale Struktur entscheidet darüber, wie sie sich in den Zellen verhalten und wie sie dort wirken. Deshalb sind Informationen darüber essentiell für die Entwicklung von Medikamenten. Allerdings ist bisher nur bei wenigen Proteinen die genaue Struktur bekannt. Das macht die Proteinfaltung zu einem der wichtigsten Forschungsgebiete in der Biologie. Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler herauszufinden, ob sich allein anhand der Abfolge von Aminosäuren die spätere Struktur eines Proteins vorhersagen lässt. Seit den 1970er Jahren probieren sie, das Geheimnis der Proteine mit dem Computer zu berechnen. Doch auch mit diesen Verfahren dauerten Experimente oft Jahre und die Ergebnisse waren nicht befriedigend. Das hat sich im Jahr 2020 geändert. Ein Team der Firma DeepMind, von dem es Hassab ist, den Sie bereits in Teil 1 kennengelernt haben, stellte die Plattform AlphaFold vor. Sie kann die dreidimensionale Struktur von Proteinen in zuvor ungekannter Genauigkeit berechnen. Möglich gemacht haben das wiederum die Spezialprozessoren von NVIDIA. Nun können Computersysteme einen weiten Anteil der Analyse und Berechnung von Proteinen für neue Medikamente digital simulieren. Nur die besten Kandidaten müssen später in Experimenten synthetisiert und getestet werden. Ich arbeite seit 50 Jahren an der Struktur von Proteinen und ich dachte schon, ich würde die Lösung dieses Problems nicht mehr erleben, schwärmte die britische Bioinformatikerin Janet Thornton nach der Vorstellung der digitalen Proteinfaltung von DeepMind. Mittlerweile gibt es ein Wettrennen unter den Pharmafirmen, die technologischen Durchbrüche für die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe zu nutzen oder gleich die gesamte Forschung grundsätzlich zu verändern. Daher steigt die Nachfrage nach NVIDIA-Chips im Gesundheitsbereich stark an. Zwischen den Pharmafirmen ist ein Wettbewerb darum entbrannt, wer die besten Lösungen entwickelt, die auf komplexen Proteinen beruhen, die mittels künstlicher Intelligenz errechnet wurden. KI wird schon lange in der medizinischen Forschung eingesetzt. Aber die neuen Systeme machen völlig neue Analysen möglich. Alle großen Impfstoffentwickler integrieren inzwischen künstliche Intelligenz in ihre Forschung. Der Pharmakonzern Moderna aus Cambridge in den USA hat KI-Kurse zur Pflicht für alle Beschäftigten gemacht und dafür eine firmeninterne Weiterbildungsakademie ins Leben gerufen. Wir wollen, dass alle Mitarbeitenden und Wissenschaftler bis hin zum CEO an den Schulungen teilnehmen, sagt Firmenchef Stefan Bancel im Interview mit der US-Plattform Semaphore im September 2023. Der aus Mainz stammende Pharmakonzern BioNTech setzt ebenfalls auf künstliche Intelligenz. BioNTech-CEO Ugur Şahin sieht KI als so wichtig an, dass er gleich eine ganze KI-Firma aufkaufte. InstaDeep aus Großbritannien soll BioNTech helfen, künstliche Intelligenz noch stärker in die Impfstoffentwicklung zu integrieren. Rund 362 Millionen Pfund, damals etwa 410 Millionen Euro, zahlte BioNTech im Januar 2023 für die Übernahme. Die Investmentbank Morgan Stanley geht davon aus, dass innerhalb einer Dekade die Pharmaindustrie jährlich etwa 50 Milliarden Euro nur für künstliche Intelligenz ausgeben wird. Fortschritte bei der Technologie lassen die Branche darauf hoffen, endlich ihren großen Datenschatz heben zu können. Pharmaunternehmen dokumentieren seit Jahrzehnten, welche Experimente sie durchführen, welche Wirkstoffe sie entwickeln und welche Patente sie angemeldet haben. Es ist jedoch eine große Herausforderung, all diese Informationen sinnvoll auszuwerten. Dabei kommt nun KI ins Spiel. Pharmaunternehmen entwickeln ihre eigenen KI-Modelle, um möglichst zielgerichtet medizinische Forschung zu erleichtern. Die Finanzchefin vom britischen Pharmakonzern AstraZeneca, Aradhana Sarin, sagt, die Impfstoffentwicklung werde schon jetzt massiv beschleunigt. Die Zyklen zur Synthetisierung von Impfstoffkandidaten hätten früher bis zu 12 Monate gedauert, jetzt wären es nur noch 5 bis 6 Monate. Wir planen es bald in 3 Monaten zu schaffen, kündigt Sarin im Jahr 2023 bei der Konferenz der Wirtschaftsvereinigung CFO Leadership Council in Boston an. Aber nicht nur in der Entwicklung, auch in der Fertigung medizinischer Präparate hilft KI. In Schweden, einem unserer größten Standorte auf der Welt, fertigen wir pro Jahr 12 Milliarden Tabletten und Kapseln, sagt Sarin. KI komme in jedem Schritt der Fertigung zum Einsatz. Das spezialisierte System analysiere eingehende Bestellungen und richte die Produktion danach aus. Es behalte alle nötigen Komponenten im Blick und könne dadurch Engpässe in der Lieferkette frühzeitig erkennen. KI als Begleiter im Krankenhaus. Seit fast 4 Jahrzehnten treibt Peter Lee die Forschung der Computerwissenschaften voran. zuerst viele Jahre an der renommierten Hochschule Carnegie Mellon, dann für das US-Verteidigungsministerium und seit mehr als einem Jahrzehnt leitet er die Forschungsabteilung beim Technologieunternehmen Microsoft. Noch nie war meine Aufgabe so wichtig wie heute, sagt Peter Lee. Das erste Mal hatten wir uns in der Microsoft-Zentrale im Februar 2023 getroffen, als Microsofts Satya Nadella zusammen mit Sam Altman die um neueste KI-Systeme erweiterte Internetsuchmaschine Bing vorstellte. Damals durfte mir Lee noch nicht sagen, woran er gerade arbeitet. Das ist nun anders. Als wir uns 4 Monate später sprechen, legt er seine Forschungen offen. Lee experimentiert zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen kann. Ein Patient kommt in die Notaufnahme. Plötzlich bricht sein Kreislauf zusammen. Jetzt zählt jede Sekunde. Ärzte kämpfen um sein Überleben. Aber sie haben kaum eine Chance, sich über alle Details einen Überblick zu verschaffen. In dieser Situation kommt ein KI-Assistent ins Spiel. Er analysiert die Lage und findet schnell eine Lösung. Mit der entsprechenden Szene steigt Lee in sein 2023 veröffentlichtes Buch »The AI Revolution in Medicine« ein. Die Situation ist zwar fiktiv, aber nicht frei erfunden, betont er. Schon heute besäßen KI-Systeme alle genannten Fähigkeiten. Das modernste Sprachmodell des amerikanischen Startups OpenAI, GPT-4, hat die medizinische Zulassungsprüfung in den USA mit Bravour bestanden, besser als 90% der ausgebildeten Ärzte. Es war schockierend zu sehen, wie gut die Modelle abgeschnitten haben, sagt Lee. Seit mehr als einem Jahrzehnt forschen Lee und sein Team bei Microsoft an den besten KI-Lösungen. Mittlerweile hat der Windows-Konzern alles auf die Partnerschaft mit OpenAI gesetzt. Mehr als 13 Milliarden Dollar investiert Microsoft laut Insidern in die Firma. Für Lee bedeutete das, dass er schon Monate vor der breiten Öffentlichkeit Zugang zu den leistungsstärksten Modellen von OpenAI bekam. Ganz am Anfang mussten wir herausfinden, ob das System überhaupt irgendetwas über Medizin weiß, erinnert sich Lee im Interview. Aber obwohl das Sprachmodell nie speziell für medizinische Diagnosen trainiert worden war, lieferte es direkt sehr gute Ergebnisse. KI-Systeme dürften aus Sicht Lees in Zukunft eine zentrale Rolle in der Medizin spielen. Im ersten Schritt könnten sie helfen, lästigen Papierkram zu übernehmen. Zusammen mit dem Medizintechnikanbieter Epic hat Microsoft ein System entwickelt, das Standardmitteilungen für Patienten formuliert. Dieses wird an den Kliniken in San Diego, Palo Alto und Wisconsin ausprobiert. Weitere Anwendungsmöglichkeiten drängen sich für ihn geradezu auf. Ein KI-System könne etwa die aktuelle Forschung im Blick behalten und Ärzte über die vielversprechendsten jüngsten Erkenntnisse informieren, sodass diese nicht viele Stunden mit der Analyse wissenschaftlicher Studien verbringen müssen. Darüber hinaus soll ein KI-System nach der Vorstellung von Lee zu einem ständigen Begleiter für Ärztinnen und Ärzte werden. Es verfolgt Dialoge mit Patienten, macht Vorschläge für deren Behandlung und übernimmt die Dokumentation. Sie erleben bestimmt auch oft, dass Sie der Arzt kaum anschaut, weil er so viele Informationen in seinen Computer eintragen muss, sagt Lee. KI sei in der Lage, diesen Schritt zu übernehmen, sodass sich Ärzte und Patienten wieder stärker auf den persönlichen Austausch konzentrieren können. Datenschützer warnen vor Risiken. Lee und sein Team sind davon überzeugt, dass die medizinische Behandlung durch KI besser wird. Allerdings sind die Gefahren in der Medizin auch besonders hoch. Ausgerechnet die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, die sich sonst vehement für den Einsatz digitaler Technologien ausspricht, sieht künstliche Intelligenz kritisch. Vor allem der Einsatz großer Sprachmodelle wie GPT-4 sei mit etlichen Problemen behaftet. Die WHO kritisiert, dass oft nicht transparent sei, auf welcher Datenbasis die Modelle trainiert wurden. Da die Modelle nur so gut sein können wie die zugrunde liegenden Daten, entstünden dadurch Risiken. Die Organisation sprach im Mai 2023 eine Warnung aus. Die Daten, die zum Trainieren der KI verwendet werden, können verzerrt sein und irreführende oder ungenaue Informationen liefern. Zudem gibt es das Problem der sogenannten Halluzinationen, bei denen die Systeme inhaltliche Fehler machen, zum Beispiel, weil für die Beantwortung einer speziellen Frage nicht genügend Daten vorliegen. Die Antworten von einem Sprachmodell wirken zwar oft professionell und eloquent. Diese Antworten können jedoch völlig falsch sein oder schwerwiegende Fehler enthalten, insbesondere bei Antworten im Zusammenhang mit der Gesundheit, warnt die Gesundheitsbehörde. Damit spricht die Behörde einen besonders kritischen Punkt an. In dem Beispiel von Peter Lee rettet die künstliche Intelligenz dem Patienten in der Notaufnahme das Leben, während die Ärzte kaum genug Zeit haben, die Gründe für die Empfehlung zu prüfen. Daher müssen sie sich voll auf die Angaben der KI verlassen. Rät der KI-Copilot in der Notaufnahme zu falschen Medikamenten oder zur falschen Behandlung, kann das ein Patientenleben kosten. Die WHO sieht noch ein weiteres Risiko: die Sicherheit der Daten. KI-Systeme funktionieren sehr gut, wenn sie Zugriff auf besonders viele und detaillierte Daten haben. Gesundheitsdaten sind aber auch besonders sensibel. Wenn ein KI-Assistent sensible Gesundheitsdaten auswertet, besteht immer eine Gefahr für Missbrauch. Gesundheitsdaten können beispielsweise weitergegeben werden. Ausgerechnet Microsoft-Gründer Bill Gates hält genau so ein Szenario für realistisch. In einem Essay über die Chancen von KI geht er ausführlich auf deren Risiken ein. Dabei beschreibt er, wie KI-Copiloten unser Leben künftig begleiten können und wirft kritische Fragen auf. Wenn KI-Systeme besonders viel über Menschen wissen, dürfen dann Versicherungen auf die Daten zugreifen? Und dürften sie das auch ohne das Einverständnis der Betroffenen? Wenn das so sein sollte, wie viele Menschen werden die Systeme dann nicht nutzen wollen? Fragt Gates. Die Weltgesundheitsorganisation sieht die Antwort in der Formulierung strenger Regeln. Sie hat Leitlinien für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitsbereich formuliert. In einem 150 Seiten langen Dokument unter dem sperrigen Titel Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health fordert sie etwa, dass Regierungen Transparenz beim Einsatz von Sprachmodellen vorschreiben. Und sie fordert, dass Menschen bei wichtigen medizinischen Entscheidungen involviert sind. Wo KI schon im Klinikalltag angekommen ist. In deutschen Kliniken ist der Einsatz von KI schon Alltag. Das zeigt ein Besuch am Uniklinikum in Bonn, UKB. Vorreiter beim Einsatz von KI-Programmen sind dort die Radiologen, zu denen die beiden Oberärzte Tatjana Dell und Christoph Endler zählen. Ihre Aufgabe ist es, mit bildgebenden Verfahren Diagnosen zu erstellen. Sie analysieren Röntgenbilder, um Knochenbrüche zu erkennen, und Computertomographie, CT- oder Magnetresonanztomographieaufnahmen, MRT, um beispielsweise dem Verdacht auf Krebserkrankungen nachzugehen. Wie KI dabei hilft, zeigt Oberärztin Dell an Computertomographiebildern der Lunge. Diese Bilder zeigen die Lunge quasi Scheibchen für Scheibchen, und zwar so, als würde man von oben in sie hineingucken. Für jeden Millimeter von oben nach unten gibt es ein eigenes Bild. Das Computerprogramm zeigt sie alle hintereinander an. Während Tatjana Dell mit der Computermaus scrollt, fährt sie immer weiter in die Lunge hinein. Die KI-unterstützte Diagnostik helfe, auffällige Strukturen zu erkennen, sagt sie, und zeigt auf kleine weiße Punkte auf der CT-Aufnahme, beispielsweise Lungenrundherde. Diese kleinen Gewebeknoten können ein Zeichen für Lungenkrebs sein. Wenn sie sich eine Minute durch die Lunge scrollen würde, könnte sie die Knötchen gut visualisieren. Schneller und besser geht das jedoch, wenn sie KI einsetzt. Tatjana Dell exportiert die Bilderserie in ein KI-Programm. Ein paar Augenblicke später erhält sie die Rückmeldung. Die Knötchen sind jetzt gelb markiert und durchnummeriert. Und noch wichtiger: die Ärztin kann automatisch das Volumen der Knötchen berechnen lassen und sie mit früheren Aufnahmen vergleichen. Anhand der Zeit, innerhalb der sich das Volumen eines Tumors verdoppelt, kann Dell feststellen, ob er bösartig ist. Die Radiologen am UKB haben das Programm lange getestet und sind zu dem Schluss gekommen, dass es verlässlich ist. Die Erfahrung zeigt, wenn die KI bei der Diagnose Fehler macht, dann erkennt sie eher ein bisschen zu viel. Dann werden also helle Flecken auf den CT-Bildern als Knötchen markiert, die gar keine sind. Auch wenn die Ärzte sich diese Strukturen dann nochmal genauer ansehen müssen, sparen sie viel Zeit, sagt Tatjana Dell. Einen ausgebildeten Arzt kostet die gleiche Messung je nach Krankheitszustand des Patienten bis zu mehrere Minuten mehr. Eine ähnliche KI-gestützte Analyse kann Christoph Endler bei der Diagnose von Prostatakrebs vornehmen. Der Oberarzt zeigt die MRT-Bilder der Vorsteherdrüse eines Patienten. Bei genauem Hingucken sieht man auf dem Schwarz-Weiß-Bild einen etwas dunkleren grauen Fleck. Als Radiologe bin ich mir bei Betrachtung der verschiedenen Bilder sehr sicher, dass es sich hierbei um Prostatakrebs handelt, sagte Endler. Ein einfacher Fall. Radiologen nutzen einen Score von 1 bis 5, um MRT-Bilder der Prostata zu bewerten. Bei einem Score von 5 seien sich Radiologen fast zu 100% sicher, dass der Patient Prostatakrebs hat, erklärt der Mediziner. Sein KI-Programm bewertet das genauso. Der Fleck wird gelb eingekreist, in einer Seitenleiste steht ein Score von 5. Es gäbe aber auch Fälle, in denen die KI vermeintlich Krebs erkenne, wo die Ärzte zunächst nichts gesehen hätten. Dann schaue er sich die im KI-Programm markierte Stelle noch einmal genau an und prüfe sie auf Plausibilität. Die endgültige Wertung obliegt letztlich dem Radiologen, sagte Endler. Im Zweifel ziehen die Radiologen dann nochmal einen erfahrenen Kollegen oder eine erfahrene Kollegin hinzu. An einem großen Klinikum wie dem UKB ist das leicht möglich. In kleinen Krankenhäusern im ländlichen Raum ist hingegen nachts manchmal gar kein Radiologe da. Dort würden KI-Tools mittlerweile genutzt, um in Notfällen eine erste Einschätzung zu treffen, berichten die Bonner Oberärzte. So könnten auch unerfahrene Ärzte über Nacht Knochenbrüche richtig versorgen. Ihr Team hat auch schon ein Tool getestet, das Bilder der Lunge so klassifiziert, dass Radiologen wissen, welchen Patienten sie sich zuerst widmen müssen. Dell sagt, wenn die Lunge mit Flüssigkeit zugelaufen ist, würde die KI-basierte Auswertung dem Kollegen signalisieren, diese Aufnahme muss unbedingt anderen gegenüber vorgezogen werden. Die KI-Tools, die Tatjana Dell, Christoph Endler und ihre Kollegen unterstützen, werden immer besser. Könnten sie irgendwann auch tagsüber Radiologen an großen Kliniken ersetzen? Die Frage soll Ulrike Attenberger beantworten, die am UKB nicht nur Direktorin der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie ist, sondern auch das Projekt Innovative Secure Medical Campus UKB leitet. Es soll untersuchen, wie Digitalisierung und KI die Patientenversorgung verbessert, das medizinische Personal entlastet und Diagnosen präzisiert. Ulrike Attenberger freut sich über die Frage. Der große KI-Forscher Jeffrey Hinton hat schon 2016 gesagt, wir können jetzt sofort aufhören, Radiologen auszubilden, meint sie. Das ist 7 Jahre her und wir haben so viel Arbeit wie noch nie. Wir werden diese Arbeit in Zukunft nicht schaffen ohne Unterstützung von KI. Attenberger verweist auf den Fachkräftemangel, die alternde Bevölkerung und den Wunsch nach Präzisionsmedizin, die auch als personalisierte Medizin bekannt ist. Auch in entlegenen Gebieten würden Patienten in Deutschland erwarten, dass sie Zugang zu einem Gesundheitssystem mit höchster Qualität bekämen. Digitalisierung und KI scheinen da die Lösung zu sein. In Zukunft erhofft sich Ulrike Attenberger davon noch ganz neue Möglichkeiten. Meine persönliche Prognose ist, dass wir irgendwann alle einen digitalen Zwilling haben, der uns sagt, jetzt ist es wieder Zeit, zum Hausarzt zu gehen, sagt die Klinikdirektorin. An diesen simulierten KI-Modellen könnten auch Therapien getestet oder Prognoseabschätzungen getroffen werden. Es ist eine Idee, die auch in Kalifornien Anhänger hat. Ein digitaler Zwilling für Patienten. In der NVIDIA-Zentrale in Santa Clara hat sich ein weiterer Spitzenmanager neben Gesundheitschefin Kimberly Powell an den Konferenztisch gesetzt. Richard Karras leitet den Bereich Omniversum. Darunter versteht der Chipkonzern NVIDIA die Erschaffung digitaler Welten. Kimberly und ich schauen aus unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Problem, erklärt Karras. Dafür hat er ein konkretes Beispiel. Bei einem guten Freund von mir wurde Krebs diagnostiziert, erzählt er. Er habe ihn mit den besten Krebsexperten der Welt zusammengebracht. Dennoch sei die Behandlung eine Tortur gewesen. Über Monate wurden unterschiedliche Mittel für die Chemotherapie ausprobiert. Es war unklar, welches Mittel am besten anschlägt. Dieser Prozess war die Hölle, sagt Karras. Und das sei keine Ausnahme. Viele Krebspatienten machen das durch. Auch hier könne künstliche Intelligenz helfen. Die Technologie werde immer besser, sodass man bald in der Lage sein könnte, ein digitales Abbild eines Menschen zu erstellen. Stellen Sie sich vor, dass es einen digitalen Zwilling von Ihnen gibt, eine digitale Kopie Ihres Körpers, beginnt Karis das Gedankenexperiment. KI könne es dann möglich machen, dass einem Menschen nicht mehr über Monate hinweg unterschiedliche Präparate verabreicht werden müssen, die möglicherweise den Krebs gar nicht wirksam bekämpfen, aber den Körper schädigen und schwächen. All das kann virtuell durchgespielt werden und der Patient bekommt am Ende nur das perfekt auf ihn abgestimmte Medikament verabreicht, sagt Karis. An einem digitalen Zwilling können hunderte oder tausende Szenarien durchgespielt werden, um die beste Behandlung zu planen. Damit greift Karis ein zentrales Ziel auf, das die Medizin seit Jahrzehnten verfolgt. Noch nie waren so viele Daten über einen einzelnen Menschen verfügbar. Die medizinische Bildgebung mit MRT und CT hat sich stark verbessert. Die Sequenzierung der DNA eines einzelnen Menschen ist zeitlich und finanziell möglich geworden. Zudem tragen viele Menschen Fitness-Tracker, die den Tag über und oft auch in der Nacht Vitalfunktionen und Bewegungsdaten erfassen. All diese Daten können für einen digitalen Zwilling zusammengeführt werden. Für ein exaktes Bild des Menschen sind sie dennoch heute nicht genau genug. NVIDIA konzentriert sich daher zunächst auf Zwischenschritte. Mit dem Medizintechnikunternehmen Atlas Meditech hat der Chipkonzern ein Projekt gestartet, in dem ein digitales Bild des Gehirns eines Patienten erstellt werden kann. Dieses digitale Modell dient als Trainingsbasis. Chirurginnen und Chirurgen können damit eine komplexe Operation am Kopf vorher genau durchspielen. Und das mit einem konkreten digitalen Zwilling des Gehirns des Patienten, den sie später wirklich im Operationssaal behandeln müssen. Ein komplettes Abbild eines ganzen Körpers kann NVIDIA heute nicht herstellen. Das räumt auch Manager Karis ein. Dafür seien noch viele Probleme zu lösen. Dies dürfe aber möglich sein, gibt sich Karis zuversichtlich. Einen digitalen Zwilling könne es bald nicht nur für Krebspatienten geben, sondern für jeden Menschen, sagt Karis. Er halte ein Szenario für gut vorstellbar, in dem jeder Mensch morgens gesagt bekommt, wie es um seine Gesundheit steht und was er oder sie am besten den Tag über machen kann, um die eigene Gesundheit weiter zu verbessern. Alles dank digitaler Zwillinge. Die Chancen sind gewaltig, sagt Karis. Karis gibt sich optimistisch. Das muss er auch. Für NVIDIA geht es um viel Geld. Gelingt es dem Chipbauer, zum zentralen Partner der Medizinbranche zu werden, könnte sich die Firma ein riesiges Feld erschließen. Trotz aller Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz ist die Vision eines digitalen Zwillings eines Patienten heute Zukunftsmusik. Niemand kann realistisch vorhersagen, wie lange die Forschung in dem Bereich noch dauern wird oder ob der digitale Zwilling jemals einen Menschen komplett abbilden kann. Es gibt aber tatsächlich guten Grund zum Optimismus. Die digitale Nachbildung der Proteinfaltung schien über Jahrzehnte unlösbar. Heute ist sie ein fester Bestandteil der Pharmaindustrie. Natürlich übertreibt Karis als Firmenvertreter, wenn es um die unmittelbaren Möglichkeiten der Technologie geht. Aber sein Grundoptimismus ist richtig. Die Technik hat ein gewaltiges Potenzial. Und noch nie schienen die Chancen so gut wie heute, dass sie eines Tages Realität werden. Auf einen Blick. Hauptthema. Künstliche Intelligenz hilft schon heute bei der Krankheitserkennung und Behandlung. Fortschritte der Erforschung von Proteinen können die Entwicklung neuer Medikamente und Wirkstoffe stark beschleunigen. Warum das wichtig ist? KI-Technologien revolutionieren die medizinische Forschung und Praxis, ermöglichen schnellere und präzisere Diagnosen sowie effektivere Behandlungen und tragen zur Entwicklung neuer Medikamente bei. Dies könnte den Gesundheitssektor grundlegend verändern und die Qualität der Patientenversorgung verbessern. Hintergrund: NVIDIA, ein führender Entwickler von KI-Chips und Software, treibt Innovationen im Gesundheitsbereich voran. Dessen Technologie unterstützt die Analyse komplexer medizinischer Daten und fördert die Entwicklung präziserer Behandlungsmethoden, etwa durch digitale Zwillinge. Große Pharmaunternehmen wie Moderna und BioNTech nutzen ebenfalls intensiv KI zur Beschleunigung der Impfstoffentwicklung und Medikamentenforschung. Ausblick: Die Zukunft der medizinischen KI sieht vielversprechend aus, mit Potenzial für weitere Durchbrüche wie digitale Patientenzwillinge und noch effizientere Behandlungsmethoden. Gleichzeitig erfordert diese Entwicklung eine sorgfältige Abwägung von Datenschutz und ethischen Fragen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und Genauigkeit von KI-gestützten medizinischen Entscheidungen.